herzlich willkommen zum Uncast Episode 213. Restriktionen machen keinen Spaß. Die Themen heute, oder eigentlich nur ein Thema, ja, Play Music, für mich ein kleiner Skandal, und deswegen, meiner Meinung nach wert, mal genauer behandelt zu werden. Ansonsten klar, wie immer die News, da sind auch heute ein paar interessante Sachen dabei. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass letzte Woche ja so die richtig großen Highlights eigentlich schon wie die letzten Monat, ja, ganzen Monat eigentlich schon nichts groß los war. Aber trotzdem, so ein paar Ausreißer gibt's halt immer noch, ne? Zum Glück. Community war diesmal ganz ruhig, ja, sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann natürlich die App der Woche. Gut, also ich komme mal zu Rande mit dem Thema Play Music. Die Deautorisierung, ja, die vermiest momentan einigen die Nutzung von dem Ganzen. Was ist passiert? Und zwar gibt's ein Problem, wenn man Geräte anmeldet. Meldet die ab, damit man wieder neue anmelden kann. Bisher war das eigentlich kein Problem, beziehungsweise früher gab es schon mal ein Problem. Nun ist es aber so, dass schon nach 4 Geräte Löschungen quasi keins mehr gelöscht werden kann und damit natürlich auch ja kein neues hinzugefügt werden kann, wenn das Gerätelimit dann erreicht ist. Und was da so klingt, als ob einem das nicht so betrifft, kann leider manchmal Probleme geben. Denn gerade die Leute, die zum Beispiel ihren Telefon routen, ja, haben das Problem, dass dasselbe Telefon immer und immer wieder als neues Gerät autorisiert werden muss, so dass die 10 Geräte also durchaus schnell voll sind, vor allem wenn man zum Beispiel noch ein Tablet hat, ja, zusätzlich, ja, da vielleicht dann sogar auch noch routet, dann ist also ruckzuck dieses Limit erreicht und somit betrifft es eben nicht nur einige wenige, die so viele Geräte haben, sondern auch die, die eben öfters mal ein neues ROM flashen wollen. Und das Problem dabei ist jetzt, dass dadurch dann der ganze Service Play Music in Frage gestellt wird. Für mich ist das schon ziemlich skandalös, wie ich finde, weil zumindest die Deautorisierung sollte doch unbegrenzt möglich sein, meiner Meinung nach sogar. Ja. Dass es ein Gerätelimit gibt von beispielsweise 10 gleichzeitig angemeldeten Geräte, das ist schon plausibel, das ist auch okay. Natürlich kann es dadurch unterwandert werden, wenn man eben diese Geräte deautorisiert und dann wieder ein anderes Gerät autorisiert und dann wieder das deautorisiert. Aber es geht ja auch nur darum, dass 10 Geräte nur autorisiert werden können. Somit ist im Schindluder, das man damit treiben kann, doch ziemlich stark eben jetzt Einhalt geboten. Man kann also hier jetzt nicht allen Freunden hier seine Geräte da autorisieren, ja, zumal die dann auch ja noch die Zugangsdaten brauchen für den Google-Account, auf dem das dieses Play Music dann läuft. Von daher halte ich es doch für sehr, sehr eingeschränkt. Mir ist schon klar, dass Google hier nicht allein die Schuld hat. Ja, vielleicht ein bisschen mit Schuld. Denn allein an der Musikindustrie kann es nicht liegen. Bei anderen Diensten ist das oftmals eben auch gar nicht der Fall. Beispielsweise bei dieser. Man kann zwar nur 3 Geräte gleichzeitig anmelden, aber man kann die so oft abmelden, wie man möchte. Ja, und das ist nicht nur bei dieser so, das gibt es auch noch andere, die eben sowas anbieten, Streaming Music beispielsweise, Streaming Music Dienste, aber dann bei der Deautorisierung kein Limit haben oder ein Limit, das auch bei ja, sag ich mal, modern nicht unbedingt problematisch wird permanent. Und von daher muss es schon gehen. Wenn Google nicht in der Lage ist, mit der Musikindustrie Übereinkünfte zu treffen, dann halte ich das auch für ein Problem, was eben auch Google hat. Klar, ich meine, dass man hier über die Idiotie der Musikbranche da nicht weiter drüber sprechen muss, ist ja klar, aber ich erwarte doch dann einfach von so einem Unternehmen wie Google, dass dann doch ein bisschen mehr, sage ich mal, auch an Verhandlungsgeschick an den Tag gelegt werden muss. Ist ja auch nicht so, dass Google kein Geld damit verdient, mit der ganzen Geschichte. Vielleicht könnten die dann auch mal der Musikindustrie vielleicht ein lukrativeres Angebot dafür machen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist so nicht, meiner Meinung nach, nicht akzeptabel, dass man eventuell vor dem Problem steht, dass man den Dienst, den man abonniert hat, eben auch gar nicht nutzen kann. Und nicht nur das. Es ist ja nicht so, dass Play Music ja nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Musikstreaming-Service ist. Die Funktion kam ja erst vor kurzem eigentlich in Deutschland dazu. Ja, sondern da geht es ja darum, dass man seine eigene Musiksammlung, die man auch hochgeladen hat, ja, dann mit seinen Endgeräten auch abfragen will. Jetzt stellt man sich mal vor, man lädt da seine Musik drauf, verlässt sich dann da und kann auf einmal auf seine Musik nicht mehr zugreifen, weil man eben sein Gerät zu oft geflasht hat. Das ist nicht akzeptabel. Das geht überhaupt nicht. Ja. Ähnlich sehen das übrigens auch die Kollegen von Android Central. Im Podcast hat hier der Jerry Hildenbrand auch klar gemacht, dass ja, wenn man den Service nicht nutzen kann, ja, dann wird auch nicht dafür gezahlt. Ganz einfach, so ist das. Und ich glaube, das kann auch noch ein Problem werden. Und für Leute, die eben viele Geräte haben, beziehungsweise die eben auch die Geräte, die sie haben, auch flashen und mit Custom ROMs versehen, dass man da eben nicht mehr empfehlen kann, den Play Store jetzt zu nutzen, ja, und vor allem eben nicht die kostenpflichtige Streaming-Funktionalität, dieses All Access zu nutzen, denn dann kann es eben sein, dass man manchmal eben auf einmal keine Musik mehr hören kann mit seinem Endgerät und das wäre natürlich schlecht. Ja. Wie gesagt, bei dieser, ob da die drei Endgeräte ausreichend sind für Power-User, ist natürlich auch Frage. Da zählen übrigens nicht die Computer mit rein. Also es geht auf unbegrenzt vielen Computern dieser zu nutzen mit dem Account, kein Problem. Nur eben die mobile Endgeräte da, wie Tablets oder Smartphones, das spielt das natürlich eine Rolle. Also ob das ausreicht, das ist natürlich die Frage. Auf jeden Fall kann man unbegrenzt viele Geräte deautorisieren und neue Geräte anmelden. Von daher ist es schon mal ein Vorteil. Wie es bei anderen Anbietern steht, konnte ich jetzt hier noch nicht so genau recherchieren, aber ich meine auch zu wissen, dass Spotify ebenfalls eine solche Grenze von Deautorisierung nicht hat. Aber ich lasse mich da gern nochmal belehren. Nur ich glaube, dass es da eben so nicht war. Also gut, ich muss ganz klar sagen, hier kann ich keine Empfehlung mehr aussprechen für den Play Music Dienst. Ich weiß übrigens auch, letzte Nachricht, die ich heute gelesen habe, hier kurz vor der Sendung, Google arbeitet an dem Problem, um eine Lösung zu finden, dass die Musikindustrie und auch die Nutzer zufriedenstellt. Das hört sich leider nach diplomatischem Blabla an. Ja, da gibt es überhaupt gar keine Lösung, wo die Musikindustrie zufriedenstellen muss. Das muss die Nutzer zufriedenstellen. Denn sind wir mal ehrlich. Musik hören, ja, ist etwas, was Spaß machen muss. Das muss fluppen. Ja, das geht nicht einfach so, dass man sich da ewig Gedanken machen muss, dass man sich da überhaupt irgendeinen Gedanken daran verschwenden muss. Ja, was kann ich jetzt mit dem Dienst an meinem Gerät da jetzt noch hören oder nicht? Sowas darf erst gar nicht aufkommen. Ja. ein Grund, warum es immer noch Leute gibt, die einfach eine CD kaufen, ist ganz einfach die, man hat eine Stereoanlage, die schaltet man an, legt die CD rein, drückt auf Play und dann kann man sich freuen, dann kann man die Musik genießen, wunderbar. Ja? Da muss man jetzt 100 Schritte machen. Und jetzt fängt es gerade an, immer komfortabler zu werden, jetzt mit dem Siegeszug der mobilen Geräte, dass man das so ähnlich machen kann, ja, ohne viel Aufwand, ja, Player starten und Play drücken und los geht's, dann kommt die Musikauswahl, ja, wie das auch immer bei den ganzen verschiedenen Firmen heißt, ja, Listen Now oder bei dieser dann Flow, ja, alles egal, ja, ein Button, das heißt Musik hören, bumm, und dann muss man Musik hören und dann gute Laune, ja. Und wenn man dann mit so einem Kram anfängt, mit rechtlichem Kram und Gängelung von den Nutzern und sich Gedanken machen, wer, wann, wo, welches Gerät authentifizieren und deautorisieren, dann kann ich sagen, dann ist das absolut kontraproduktiv für normale Nutzer, ein absoluter Showstopper, da geht gar nichts mehr, ja. Und bei dem ersten Nutzer, dem das passiert, der einfach nur Musik hören will und dann eben auf so ein Limit auf einmal stößt, das ist schon übel. Ja, das geht einfach nicht. Und da muss ich sagen, noch, da gibt es noch einiges zu tun, Google noch einiges zu tun. Und Musikindustrie, naja, kommen wir nicht gar nicht drüber zu sprechen. Ja. Freie Musik für freie Bürger. So sieht's aus. Ja. Tja, freie Musik für freie Bürger. Tja, nur das Problem ist, mit Google Play Music. Ja, kann man selbst die freie Musik, die man eventuell hochgeladen hat, auf Play Music eben nicht mehr anhören, obwohl man die Geräte hier dann ja autorisiert hat beziehungsweise autorisiert hat und dann eben vielleicht auf das Limit stößt, obwohl es eben freie Musik ist. Unglaublich, ne? Tja, so blöd ist es. Ich komme jetzt auch gleich mal zu den News, um mal weiterzumachen. Schon verzettel ich mich da. Ich finde, es ist schon ein kleiner Skandal, was da abgeht bei Play Music. Viele werden das vielleicht nicht so groß sehen als Problem, bis sie dann genau auf dieses Problem stoßen, weil sie eben geroutet haben. Und dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus, wenn man dann an seine Musik nicht mehr rankommt. Überhaupt ist momentan mit dem Play Store, Play Music, Play Store hier ein paar Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Zum Beispiel gibt's jetzt im Play Store eine Möglichkeit von 2 Stunden inoffizieller Rückgabemöglichkeit. Warum gefällt mir das nicht? Ganz einfach, früher war es mal 24 Stunden Rückgabemöglichkeit. 24 Stunden, ja, das würde mir gefallen. Nachdem offenbar mal wieder die Entwickler gedacht haben, sie könnten etwas mehr verdienen, wenn sie mit schlimmen Programmen, mit miesen Apps, ja, dann eben hier ja die Leute dazu bringen, gut, machen wir mal hier diese App, ja, alles schön gut, sieht gut aus, ja, 15 Minuten, zack. Und dann hat man die App gekauft, man kann es nicht mehr zurückgeben und stand stellt sich vielleicht raus, noch bevor man die eigentlich richtigen Funktionen nutzen kann, dass die App Mist ist. Ja, aber der App-Entwickler kann dann froh sein, hat er seinen Mist wieder losbekommen. Auch bei den 2 Stunden ist es oftmals nicht ganz so gut und ausreichend. Also eine Tastatur, die muss ich einfach über mindestens einen Tag testen, vielleicht sogar mehrere Tage. Es hat sich gerade letztens wieder gezeigt. Ich habe wieder mal eine Alternativtastatur ausprobiert, weil es halt schon so ausgesehen hat, als ob die Swift Key das Wasser reichen kann. Ja. Dann habe ich mir die halt gekauft, damit alle Funktionen auch verfügbar waren, ich die ausprobieren konnte. Ja, da hat sich halt rausgestellt, dass es nicht das Wahre ist. Ja. Also dass es bei weitem nicht an die Qualität von SwiftKey rankommt. Ja, das Problem ist dann eben, dass man die App nicht mehr zurückgeben kann. Und da habe ich auch mehr als 2 Stunden dazu gebraucht. Die kamen dann nämlich erst bei, sag ich mal, seltsameren Satzbauten zustande, beziehungsweise dann verschiedene Sprachen. Ja, in Englisch klappt ja vieles gut. Ja. Aber wenn es dann ans Deutsch geht, dann gibt es keine richtige also keine richtige Vorhersage mehr für das nächste Wort oder wo sich die Haare sträuben, ja. Und auch die Korrektur lässt da manchmal zu wünschen übrig. Also was ich da schon für Einträge gefunden habe im Deutschwörterbuch, also da also die Wörter schreibt man besser nicht so. Ja, schon hakelt's da schlechte Noten. Ja. Was mich aber jetzt hier am meisten stört mit den 2 Stunden, wäre ja schon mal eine Verbesserung von 15 Minuten. Von daher gibt es ja eigentlich mal keinen Grund zu mäkeln. Nur, dass es inoffiziell ist. Und das führt dazu, dass man es nicht 100% weiß. Denn offenbar gibt es immer noch einige Apps bzw. einige Nutzer, bei denen das 15 Minuten immer noch ist, das Fenster zur Rückgabe, und eben nicht 2 Stunden. Und das führt dann eben dazu, dass man jetzt Apps kauft und weiß gar nicht, ob man 15 Minuten hat oder 2 Stunden hat. Es gibt keine offizielle Aussage. Diese 2 Stunden sind inoffiziell. Und also was ist denn das? Was ist das? Inoffiziell? Also heißt das jetzt gut dünken oder was? Ist das jetzt von verschiedenen, also ist das jetzt von der App abhängig, von dem Nutzer abhängig? Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, ja. Und niemand weiß das offenbar. Hatten hier am Anfang sogar vermutet, dass es vielleicht nur ein Fehler ist, dass es gar nicht so gewollt ist mit den 120 Minuten, weil ja nirgends was gestanden hat. Mittlerweile scheint es allerdings offiziell zu sein, nur, also eben nicht offiziell, aber es scheint kein Fehler zu sein, sondern so gewollt. Ich verstehe das nicht ganz, und das ist ja noch schlimmer, als wenn man dann wenigstens weiß hier, okay, die App 15 Minuten Rückgaberecht, ne? Weil dann würde ich mir einfach bestimmte Apps nicht kaufen, wenn ich nur 15 Minuten ihr Rückgaberecht habe, ja. Aber das sieht mir so aus, als ob man dann hier versucht, Leute dazu zu bewegen, die App dann doch zu kaufen, weil man ja sagt, na okay, vielleicht habe ich ja 2 Stunden Rückgabemöglichkeit, ja, und dann stellt man nach 25 Minuten fest, ne, die App ist nichts, willst du zurückgeben, dann ätschi-bätsch, doch nur 15 Minuten Rückgaberecht. Was haben das denn schon wieder? Nee, nee, nee, also Klarheit ist das schon wichtiger als jetzt ein verlängertes Zeitfenster, meiner Meinung nach, wenn das nicht sicher ist. Ganz, ganz komisch hier diese Anwandlung da im Play Store. Ich hoffe, das wird jetzt nicht anhalten. Das wird bald sich mal in ein offizielles Statement verwandeln. Ja. Wenigstens eins ist gut im Play Store. Momentan gibt es ein Summer Sale, wie sich das jetzt so schön nennt. Ja, ein Sommerverkauf. Schlussverkauf kann man ja jetzt sagen. Ne? Aber immerhin gibt es fast 50 Apps. Ja, um bis zu 85% reduziert. Und das ist auch eine schöne Sache. Und da sind doch einige interessante Dinger dabei. Also mit diesen 50 Apps, da muss ich auch sagen, Vorsicht, die sind offenbar auf dem deutschen Markt nicht alle zu bekommen. Ja, vom europäischen Markt, die meisten scheinen dann doch wieder USA-spezifisch zu sein, aber wenn man mal in den Play Store reinguckt, gibt es dann doch etliche, bei denen sich das vielleicht schon mal lohnt, hier zu gucken. Ja. Ich kann ja mal kurz hier die Liste aufrufen. Ist die Aktion eigentlich im Web auch? Oh Mann, die Web-Oberfläche vom Play Store ist auch so eine Sache, wo man in letzter Zeit wirklich sowas auf den Senkel geht. Ja. Also von einigen Browsern ist es einfach nur eine Katastrophe aufzurufen. Selbst hier mit dem Chromium gibt es mittlerweile auch einige Probleme. Das ist auch sowas. Punkt, Nummer so und so viel im Play Store. Ja, also der Play Store muss dringend überarbeitet werden. Übrigens gibt es auch eine neue Play Store-Version. Ja, aber da komme ich gleich noch dazu. Jetzt erstmal, Sommerverkauf im Play Store, was gibt's an Apps? Beispielsweise Prince of Persia für 50 Cent von Ubisoft, ja. Oder Typewriter. Typewriter war mal sogar App der Woche. Vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen hier am Ancast, ja, Typewriter. Für 99 Cent nur. Ja, sehr schön. Und auch andere größere Sachen gibt es da. Beispielsweise Final Fantasy 4 ist dabei. Kostet 7 Euro und wer denkt jetzt, oh, das ist jetzt aber teuer. Ja, stimmt, ist sauteuer, aber immerhin 50% günstiger als normal. Ja, ich weiß, Square Enix hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, meiner Meinung nach. Aber okay, die sagen, ja, das ist ein Vollpreisspiel, das haben wir mal für 40, 50, 60 Euro verkauft. Ja, das wird jetzt für so viel verkaufen, fertig. Ja, gut, deswegen haben sie auch Final Fantasy 6 drin für 9,99 Euro. Das ist immerhin 30% weniger als normal. Yep. Aber auch dann zum Beispiel die Sims 3, ja, gibt es hier günstiger. Manche Sachen gibt es sogar kostenlos, ja, zum Beispiel Bejeweled Blitz, und das sind auch In-App-Käufe dann günstiger bei einigen Sachen. Fast and Furious 6, The Game, gibt es da auch kostenlos mit günstigeren In-Game. In-App-Sachen, ja. Und so weiter und so weiter. Also guckt euch mal das an. Das werdet ihr finden, wenn ihr einfach hier euer Gerät anschaltet und dann den Play Store aufruft. Normalerweise müsstet ihr dann auch schon die aktuelle Version haben. Einfach in den Shop gehen und dann werdet ihr erstmal die ganz normale Übersicht sehen. Ja, und dann steht hier Spiele Sommer Deals, ja, dort draufklicken und dann seht ihr hier die Übersicht, was für euer Gerät zur Verfügung steht an Software zum Nutzen beziehungsweise zum günstig kaufen, ja. Ich habe ein Spiel habe ich schon mal gemeldet, weil ich das verstößt gegen die Nutzungsbestimmungen, aber das wird wohl auch nicht mehr lang drin sein, glaube ich. Bin ich nicht der Einzige. Gut, aber auf jeden Fall, was mit der Fauxpas bei Google passieren konnte, das in die Summer Deals mit reinzunehmen. Nun gut. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt einen Shop aufruft, ja, und ihr geht in eine App rein, dann seht ihr einen ganz schönen neuen Bildschirm. Ja. Zumindest hier mal auf den Tablets sieht es richtig gut aus. Ja. Und da sieht man sofort die Android L-Handschrift, ja, mit den verschiedenen Scrollbereichen, ja, die unterschiedlich scrollen. Und wenn ihr dann die Landscape-Ansicht nimmt, zum Beispiel in euer Tablet, dann habt ihr wirklich eine ganz, ganz tolle Übersicht. Wahnsinn, so sollte das aussehen. Richtig schön, mit scrollbaren Flächen, ja, also wenn ihr hochscrollt, ist zum Beispiel scrollt der Vordergrund dann eben schneller als der Hintergrund, so wie man das eben auch gesehen hat bei der Android L Demo. Auch schön ist, wenn ihr zum Beispiel oben so einen Abspielbutton sieht, ja, dann ist es quasi so, dass das Video als Hintergrund, ja, vor dem Infotext liegt und wenn ihr dann auf diesen Abspielbutton drückt, obwohl das eigentlich nur der Hintergrund ist, dann wird entsprechend das YouTube-Video oder das Video gestartet und ihr könnt dann eben solche Vorschau auf das Spiel sehen. Also schön, schöne neue Funktion, sieht ganz, ganz toll aus. Die aktuelle Version im Store, bei dem das zu sehen ist, ist 4.9.13. Ja, und ich denke, da wird auch noch irgendwann der Hauptbildschirm noch angepasst. Der sieht eigentlich aus wie immer, aber ansonsten muss ich sagen, sehr schön gelungen. Hier ist das Android L Design besonders schön im Store gelungen, meiner Meinung nach, weil nicht dieser komische Button rumfliegt da. Ne? Man kann ja nichts schreiben. Ja. Ein Nachtrag noch zur letzten Sendung. Da habe ich ja was über die Marktanteile gesagt von Android und so weiter und so weiter und dass auch Samsung hier führend ist momentan, was Smartphones betrifft. Aber nicht so in China. In China ist nämlich Xiaomi jetzt vor Samsung gerutscht. Ja. Verkaufen also mehr Geräte als Samsung. Und das heißt, etwa 15 Millionen Smartphones im zweiten Quartal 2014. Ja. Und Samsung hat in derselben Zeit, im selben Quartal 13,2 Millionen Smartphones verkauft. Also doch schon relativ deutlich. Ja. Was hier, wo hier Xiaomi den Vorsprung hat. Und das ist halt immer das Problem bei uns. Also China ist ja ein riesiger Markt, wirklich ein riesiger Markt. Also diese Firmen dort, die können riesige Umsätze machen, ohne auch nur den internationalen Markt überhaupt zu berücksichtigen. Ja, so war das auch bisher. Natürlich drängen jetzt die chinesischen Firmen auf unseren Markt, ja, was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil die haben richtig tolle Geräte, ja, von denen man bei uns noch kaum was gehört hat alles. Aber Xiaomi, die sind halt immer in dem Hintergrund gewesen und jetzt als Hugo Berra jetzt ja so eine Galionsfigur ist, jetzt kommen die erstmal ins Interesse und dann das sieht man erstmal. Ja. Muss man mal vorstellen. Samsung ist auf dem zweiten Platz verbannt worden von Xiaomi in China. Ja. Eine Marke, die bei uns fast nicht existent ist im normalen Handel. Und da sieht man, wo es hingeht. Und ich denke mal, dass auch Xiaomi bei uns eine größere Rolle in Zukunft spielen wird. Ja. Es sind ja schon einige Importgeschäfte kräftig dran, die zu verkaufen. Und die scheinen auch da tatsächlich den Nerv zu treffen bei einigen Leuten, was ich durchaus verstehen kann. Denn die Leistungsdaten sind dann oftmals faszinierend und ich kann euch sagen, das ganze Geblubber von wegen Qualität, das könnt ihr gleich vergessen, eure Geräte werden genau bei denselben Herstellern hergestellt, nur dass ein anderes Label draufgeklatscht wird. Ja, so sieht's aus. So hat zum Beispiel auch Androidfiguren.de Xiaomi-Telefone im Angebot, beispielsweise das Xiaomi Hongmi. Ja, ein Quad-Core-Gerät und noch einige andere, auch andere Marken sind übrigens vertreten auf diesem, ich möchte schon fast sagen, Importeur von eben diesen chinesischen Geräten. Und da kann man auf jeden Fall mal schauen, man sieht dort wirklich Geräte manchmal zu Preisen, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln, ja. Wer auch kleinere Geräte mag, ja, das Xiaomi Mi 2A Use 2-Core ist zum Beispiel auch sowas, ja. Für 230 Euro sicherlich im gut Bereich. Sogar ein Quad-Core-Prozessor, 4,7 Zoll, 1 GB RAM, 8 GB interner Speicher, also Mid-Range-Gerät für 179,98, eben da ohne. Das muss ich mir vorstellen, ohne Vertrag. Einfach so, ja, könnt ihr kriegen. Cool, ne? Ja. Überhaupt mal noch was zu Androidfiguren.de. Scheint mir mittlerweile sehr, sehr gut oder gefällt mir sehr, sehr gut momentan. Der Shop, die bringen immer mehr Sachen rein, die wirklich sehr, sehr, sehr interessant sind. Und da kann man auf jeden Fall also mal einen Blick riskieren, meiner Meinung nach. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ich wollte das doch mal gesagt haben, weil ich sonst immer, ja, Amazon, Amazon, Amazon sag, warum auch nicht schon mal einen kleinen Händler benennen, ja, zumal es ja offenbar auch bei uns Nachfrage gibt nach solchen Importgeräten, ja, nur dass sie eben sehr, sehr schlecht zu bekommen sind. Oppo beispielsweise mit der Cyanogen Mod drauf, immer noch extrem schlecht bei uns zu bekommen, ja, und bei solchen kleineren Geschäften, da gibt es noch mehr Importhändler, kleinere Importhändler und da kann man sich auch mal informieren, die haben teilweise sogar recht guter Ruf und sind wirklich schnell und geben sich auch Mühe. Da muss man immer zu den großen Diensten oder Geschäften rennen. Ja, dann kann man auch mal bei den kleinen gucken. So, ne, jetzt ist die Gerechtigkeit wieder hergestellt. Ja, das habe ich alles Mögliche erwähnt. Deswegen mache ich jetzt mal weiter. Bei jedem vierten Android-Gerät fehlen die Google-Dienste. Und das hat auch mit solchen Firmen in China zu tun, wobei Xiaomi beispielsweise eben schon den Play Store drauf hat, kein Problem, ja. Aber es gibt auch einige Anbieter, die eben Android forken beziehungsweise eben nicht eine Google-Lizenz beantragen, aus gutem Grund übrigens manchmal, und dann eben ohne Google-Dienste kommen. Und das macht immerhin ein Viertel aus von dem Markt, von dem Android-Markt. Das ist gar nicht mal so wenig, ja, und Ich weiß gar nicht, ob diese Geräte überhaupt in die Statistik mit reinzählen. Ich meine, gehört zu haben, dass Andy Rubin, als er noch Chef war, gesagt hat, dass in diese Zahlen nur Geräte reinfließen, die eine Lizenz haben, die also einen Play Store und die Google Apps drin haben. Ja? Und dass die anderen gar nicht gezählt werden. Also sowas wie zum Beispiel jetzt der Kindle Fire von Amazon oder das Fire Phone jetzt oder andere Geräte, die eben keine Lizenz haben. Ja. Und wenn das tatsächlich der Fall ist und die nicht in diese Statistik mit reinzählen von Google, dann kann man, da muss man ja davon ausgehen, dass noch ein Viertel mehr Android-Benutzer gibt. Nur halt eben ohne diese Google-Dienste. Ja. Das ist also schon ziemlich beeindruckend. Und man kann auch mit den Google-Diensten ohne diese Google-Diensten auskommen. Ja. Habe ich immer früher mit dem Kopf geschüttelt, wenn ich gesehen habe, dass jemand noch nicht mal sein Google-Account eingerichtet hat, wenn er ein Android-Gerät kauft. Ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja klar, warum? Man muss es nicht unbedingt tun. Und das ist doch gerade das Gute daran, dass man die Wahl hat, ja. Wobei, das mit diesen Geräten, wo jetzt keine Google-Dienste sind, da hat man eben nicht die Wahl. Da sind einfach keine Google-Dienste vorhanden. Ja, das ist auch so damit gemeint. Und es ist aber so, dass man auch ohne Google-Dienste eben gut über die Runden kommen kann. Es gibt viele Alternativen, ja, naja, muss man manchmal ein bisschen ein paar Konzessionen machen, aber auf der anderen Seite gibt es auch Dienste, wo man sowieso nutzen würde und statt einem bestimmten Google-Dienst, ja. Und deswegen ist es nicht ganz so abwegig, warum nicht, ja? Also ist okay. Also mittlerweile lache ich nicht mehr über die Leute, die ein Android-Gerät kaufen und noch nicht mal einen Google-Account erstellen, beziehungsweise ihren Google-Account dort nicht eintragen, sondern das Gerät einfach so ohne Google benutzen. Also ich lache nicht mehr. Mir ist das Lachen in den letzten Monaten im Hals stecken geblieben, deswegen. Ja, sozusagen. Humble Bundle 6 gibt es übrigens im Internet jetzt. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, der Humble Bundle Store, dass man nicht unbedingt immer die Google-Dienste braucht. Denn was die mittlerweile an genialen Spielen haben von Indies und auch von Firmen wie Square Enix und so weiter, das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Humble Bundle hat ja aufgerüstet ohne Ende. Es gibt ja diesen Humble Bundle Store, wo man auch außerhalb von den Angeboten jetzt die Spiele kaufen kann, natürlich zu etwas höheren Preisen und vor allem nicht zu dem Preis, den man selbst festlegen kann, ja. Aber immerhin, es gibt jetzt wieder das Mobile Bundle Nummer 6, ja, und das ist für Android exklusiv DRM-frei. Das heißt, wenn ihr hier diese Spiele kauft, könnt ihr es auf allen euren Geräten nutzen, ja, die ihr im Haushalt habt. Das ist okay. Und na, hier Google, ja, Deautorisierung und bla bla bla. Ja, hier. So geht es. Ohne DRM. Wunderbar. Und dazu gibt es auch wie immer die Soundtracks dazu. Und da meistens auch im FLAC-Format, das heißt sogar unkomprimiert in voller Qualität. Sehr, sehr schön. Was ist dabei bei diesen Spielen? Momentan kann man hier 6 Spiele sehen. Ja, 3 davon kriegt man, egal wie viel man bezahlt. Und das bedeutet auch, was das ist, 1 Euro und dann bekommt ihr die Games. Ja. Das ist einmal Alice Infinity. Also nicht Alice, sondern Alice. Ja. Das ist ein ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ja, abgedrehtes Spiel, wie so meistens bei diesen Spezialgames hier. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Konzept, das einem doch Spaß machen kann, ja, mit der Zeit, wenn man nicht auf zu hochwertige Grafik jetzt Wert legt. Ja. Das Konzept ist jedenfalls gut. Der Soundtrack ist meiner Meinung nach schon mal phänomenal. Und wie gesagt, den Soundtrack gibt's dazu. Das nächste Spiel, Duet Premium, ja, bei uns würde man wohl Duet Premium sagen, ja. Auch hier ist es so, dass es wieder ein besonderes Game ist, natürlich, von dem Entwicklungsstudio Kumobius, ja. Und es hat auch schon jede Menge Auszeichnungen bekommen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das Game beschreiben soll. Da habe ich echt Probleme. Vielleicht mit cooles, noch nie dagewesenes Spielkonzept. Probiert's einfach mal aus. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. 112 Stages gibt's, 49 Story Stages, 15 Challenge Stages und 48 New Epilogue Stages, was immer das auch heißt. Ne? Bei dieser Version, weil es ja die Vollversion ist, sind die In-App-Käufe deaktiviert und es gibt auch keine Werbung natürlich, weil es gibt davon eine kostenlose Version. Da ist es aber wie immer mit In-App-Käufen und eben Werbung gespickt. Also das ist eine schöne Geschichte. Das ist auch ein Debüt hier auf Android Duet Premium. Ja. Dann gibt's noch Combo Crew Special Edition. Ja. Combo Crew, ja, ihr könnt's euch schon vorstellen, das ist ein Brügler. Ja, vielleicht sollte ich eher sagen Brawler. Ja, das ist der, ich glaube, der Ausdruck hat sich durchgesetzt. Ja, Brügler, Brawler. Und dagegen sieht manchmal Super Smash Bros. Aus wie Kindergarten. Ja, da geht's ab. Und das finde ich schon wieder sehr, sehr aufwendig gemacht hier, das Game. Ist leider wegen der Art vom Spiel eben mit diesem Brawler da vielleicht nicht jedermanns Sache, weil, naja, nach einiger Zeit kommt einem vielleicht doch mal so ein bisschen Langeweile auf. Nicht so, wenn man allerdings diese Genre mag, weil das Game selbst erfüllt alle Kriterien, die man für ein Genre-Highlight da mit sich bringen muss. Und ja, sehr gut. Dann gibt's noch mehr. Ja, wenn ihr noch, wenn ihr, also momentan ist der Durchschnitt bei $4,47. Wenn ihr also mehr als $4,47 zahlt, dann bekommt ihr noch weitere Games dazu, zum Beispiel Freeze. Ja, Freeze, nicht wie einfrieren, gutes Wortspiel übrigens, sondern drei. Ja, three. Und ja, das macht so weiter wie die anderen auch. Das ist ein abgedrehtes Spiel mit, ja, Mathematik. Macht euch mal auf was gefasst. Ihr mögt Mathematik, ihr mögt rechnen, dann haut mal ihr euch hier rein, das Teil. Also ich glaube, Sheldon Cooper hätte da wirklich seine Freude dran. Wenn ich das hier nur sehe, wird mir schon schwindelig. Ja? Aber okay, ja, ich werde es vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, naja. Dann gibt's noch Minds of Mars. Das ist so ein klassischer Plattform-Shooter, wenn man so will, wie Metroid. Ja, also die alten Metroid oder Motherload wird hier genannt. Und da geht's auch gut zur Sache. Grafik ist ordentlich, durchaus. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf dem Tablet wirklich genial aussieht. Also hier auch sicherlich mal wert reinzugucken. Dann noch Joe Devers Lone Wolf. Und zwar die Vollversion davon. Und das ist ja ein Spiel aus einer Videospiele-Serie. Ja, Joe Dever. Keine Ahnung, ich hab's noch nicht gehört. Zuerst mal, da muss ich sagen, Grafikfeuerwerk. Ja, also wer eine Grafikdemo sucht für sein Gerät, dann ist er hier sicherlich richtig. Ansonsten, ja, Adventures sollte man mögen und dann werdet ihr viel, viel Spaß haben mit diesem Game, denke ich. Ja, und als ob das noch nicht genug wäre, was ich allerdings jetzt noch nicht weiß, es wird noch mehr Spiele geben, wenn ihr mehr als der Durchschnitt bezahlt. Ja, nur die sind noch nicht bekannt gegeben. Ja, das ist immer so eine kleine Überraschung. Die Mystery Box sozusagen, da können noch richtig geniale Dinger drin sein und man weiß auch nicht, wie viel dazukommen. Kann ein Spiel dazukommen, können aber noch mehrere dazukommen. Ja? Also sozusagen eine Überraschung. Also zahlt so viel ihr wollt, dann kriegt ihr auf jeden Fall drei Spiele, zahlt über den Durchschnitt, der momentan bei 4,47 Dollar liegt und ihr bekommt sogar sechs Spiele. Ja, sechs Spiele. Ja, nicht sechs Spiele, okay? Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Die Soundtracks gibt es eben auch dazu, wie ich schon gesagt habe. Und damit wie immer ein super Angebot vom Humble Bundle. Jawohl. Tja, jetzt sind wir gerade beim Gamen und Android und so. Und da wird eine Nachricht besonders schlecht angekommen sein bei den Android-Gamer-Fans. Denn Sony stellt PlayStation Mobile für Android ein. Aus ist, vorbei. Zwar hält Sony noch für Geräte mit älterem Betriebssystem das noch so weit am Laufen, aber beispielsweise werden neue nicht mehr unterstützt. Ab 4.4.2 gibt es keine Unterstützung mehr, weder für PSM-Support, kein Play Content, Store Access gibt es nicht und auch kein erneuter Download. Ja? Selbst auch bei 4.4.3 und 4.4.4 ist es sehr, sehr eingeschränkt und auch kein PSM-Support mehr. Entschuldigung, Quatsch. 4.4.2 hat noch alles unterstützt und bei den anderen 4.4.3 und 4.4.4 gibt es zum Beispiel keinen PSM-Support mehr. Auch alles andere ist sehr eingeschränkt nur noch zur Verfügung. Ab Android L wird auch das dann wegfallen und das war's dann. Also PlayStation Mobile ist tot. Sony trägt nur noch dem Rechnung, dass eben Leute, die jetzt eben schon Content über PlayStation Mobile gekauft haben beziehungsweise nutzen, dass die den auch weiter nutzen können. Aber neuen Content wird es dann eben so nicht mehr geben. Und eben auch für neuere Betriebssysteme. Damit ist natürlich das Ende von PlayStation Mobile Store eingeleitet. Warum das jetzt so passiert, weiß ich nicht. Man weiß natürlich, dass momentan bei den Firmen an allen Ecken und Enden eingespart werden muss, auch bei Sony oder insbesondere bei Sony. Ja, die haben dann durchaus in einigen Stellen zu kämpfen und somit wird natürlich immer wieder geschaut, wo kann man Geld einsparen. Vielleicht ist auch so ein bisschen Verbitterung dazu, weil ja das mit der PS Vita und so nicht so gut geklappt hat, wie sie sich vorgestellt haben. Das scheint wohl wirklich so, dass das Ende der Handheld-Game-Plattformen eingeleitet ist, auch wenn die noch immer ihre Vorteile auch mit haben. Aber wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel das Nvidia Shield oder so, dann weiß ich nicht, wie da eben Sony noch und Nintendo hier noch dagegen halten können. Von daher finde ich es sehr schade, dass die PlayStation Mobile Plattform hier eingestellt wird. Aber ich denke, das sind auch firmeninterne Entscheidungen, weil sie sich nicht selbst Konkurrenz machen wollen. Denn schließlich bedeutet das ja auch, wenn man seine Spiele für Android anbietet, dass man die eigene Hardware-Plattform noch schlechter verkauft. Man wird sicherlich noch einiges davon hören auf der verschiedenen Spielmessen, die jetzt bald anstehen. Man muss es im Auge behalten, was da dabei rauskommt. Aber ich bin fast sicher, dass das eben eine firmeninterne Entscheidung ist, um hier Geld zu sparen und um eben nicht in der eigenen Firma Konkurrenz zu machen. Das sieht man immer wieder. Ich kann immer noch mal erinnern an die PlayStation 2, als die rauskam, die ursprünglichen Versionen. Es ging sogar eine ganze Zeit lang so. Da wurde absichtlich der RGB-Ausgang verkrüppelt, damit man keine DVDs sehen kann. Ohne Grünstich, aber so richtig grün, es war nur grünes Bild. Damit eben die Verkäufe von den DVD-Playern bei Sony nicht zurückgegangen ist. Das hat sich zum Glück etwas gebessert, ganz so schlimm ist es nicht mehr. Bei der PlayStation konnte man dann auch Blu-ray eben nutzen. Das hat man aber wohl auch nur deswegen gemacht, damit sich Blu-ray eben durchsetzt. Jetzt ist, naja, so richtig durchgesetzt hat es meiner Meinung nach auch nicht. Streaming ist halt jetzt momentan das mit dem stärksten Zuwachs, Video Streaming, ja. Bei mir hat es schon alles verdrängt mittlerweile im Haushalt. Aber Bei den Games, da sieht es eben noch anders aus, weil das ist so, das ist ja das Kernelement quasi von der ganzen PlayStation-Reihe, sei es jetzt Handheld oder normale Heimgeräte. Aber da muss ich sagen, hoffentlich kriegt da Sony keine Panik und macht sich dann den einzigen logischen Markt, den es dann noch geben wird, auch noch kaputt. Schade, ich fand eigentlich die Zusammenarbeit Sony und Android ziemlich gut. Aber das wird wohl jetzt eins, also zumindest Sony PlayStation und Android, ja, fand ich gut. Aber das wird jetzt ein jähes Ende finden. Ja, es ist mal wieder Nexus 8 Datenblatt aufgetaucht. Ja, diesmal von einer Packung schön abfotografiert. Ich weiß nicht, warum das Bild auf einmal weg ist, keine Ahnung. Aber definitiv scheint es festzustehen, dass, sofern das das Nexus 8 ist, das weiß man ja nicht 100%, ja, das ist das Gerät mit dem Codenamen T1, ja, ein 8,9 Zoll Display hat. Hey, interessant. 2560x1600 Display Auflösung, 64-Bit Nvidia Tegra Chip, 4 GB Speicher, also RAM, 8 Megapixel Kamera hinten, 1,6 Megapixel Front-Facing Kamera, was ziemlich übel ist. Und auch eine LTE-Version soll es geben. 4 GB RAM, das hört sich aber auch schon sehr, sehr gut an. Jetzt gibt es bestimmt wieder die Woche Haufen Spekulationen. Ja. Auf jeden Fall soll das Ganze wohl von HTC kommen. Also so, wie die ersten Gerüchte auch gesagt haben, die sich verdichtet hatten. Es wird wohl ein Nexus-Gerät sein von HTC. Man darf also weiterhin gespannt sein, aber ich denke, dieses Datenblatt ist also schon mal zumindest mal für die grobe Einschätzung durchaus zu gebrauchen. Ich glaube, das wird's auch. Ich glaube schon, das wird stimmen. Und dann könnt ihr also damit mal rechnen. Und 4 GB RAM, das ist mal gut. Dann würde endlich mal ein 32-Bit-Prozessor auch ausgenutzt werden. Ja? Weil, um die vollen 4 GB RAM zu nutzen, müssen 64-Bit her. Ganz klar. So, Facebook hat ja den Messenger jetzt rausgebracht. Und den muss man auch jetzt installieren, wenn man weiterhin chatten möchte dann. Wer tatsächlich überhaupt noch Facebook nutzt, ja, ich kann es nicht verstehen. Aber wenn das noch jemand nutzt hier, ja, dem sei gesagt, auch der Facebook Messenger, da kann man auch ein bisschen tricksen, damit es wenigstens noch so einen Anschein hat, als ob man noch in Sachen Datenschutz noch was retten kann. Ja? Also mir wäre es zu heiß. Es gibt ja einen Skandal nach dem anderen. Ja? Gerade was jetzt diese Messenger-App betrifft. Aber zumindest mal die Standortweitergabe, die lässt sich jetzt durch einen Trick ausschalten, wie das funktioniert. Oder was heißt Trick? Es ist nur ein bisschen versteckt eigentlich. Wie das funktioniert, könnt ihr auf dem Artikel bei Android Central lesen, den ich auch verlinkt habe. Ja. Dort steht alles drin, wo ihr hin müsst, um eben die Location auszuschalten. Eigentlich ein logischer Prozess, ja. Das ist also nicht irgendwie jetzt absichtlich da verborgen. Das Problem ist nur, dass beim Messenger eben standardmäßig eingeschaltet ist, dass der Ort, von dem man gerade schreibt, automatisch geteilt wird. Das wird sicherlich auch noch früher oder später die Wettbewerbsschützer oder die Datenschützer bei uns auf den Plan rufen, denn das ist nicht die feine Art, ja, das so zu tun. Denn viele, viele, viele Leute schreiben, ohne dass sie kapieren, dass gerade ihre Position mitgeteilt wurde. Und das kann massive Auswirkungen haben, gerade im Hinblick auf, ja, dann stehen auf einmal die Leute vor der Tür und wollen Party machen. Und das kann ganz schnell bös ausgehen, auch viel, viel Geld kosten für einen Polizeieinsatz dann. Also, ist nicht gerade gut. Aber wie es geht, ganz einfach, sieht man dann eben hier in dem Artikel, wenn es tatsächlich noch jemand benutzt. Samsungs Alpha. Ja, das neue Handy, das neue Smartphone, ja, ist jetzt auch hier groß geleakt worden. Steht eigentlich kaum noch in Zweifel, dass die Infos hier dann richtig sind. Aber ich muss sagen, dieses Alpha ist gar nicht so Alpha. Ne? Alpha soll ja suggerieren das Beste, ja, das Alpha-Gerät, ja, Alpha-Männchen könnte man auch sagen. vielleicht mag das von der Verarbeitung her so sein, weil das soll ja besonders gut verarbeitet sein, ja, wie die immer so schön sagen, ja? Premium Made Device. Okay. Aber von den technischen Daten ist es alles andere als Premium, ja? Und alles andere als Alpha. Definitiv. Also, das AMOLED-Display hat 720p Auflösung und 4,7 Zoll ist es, naja, okay, gut. Ja. 2 GB RAM, okay, ja. Kein MicroSD-Kartenslot, buh. Und 32 GB interner Speicher, immerhin wird es auch eine 64 GB-Version geben. Das ist gut. Ja. Ansonsten das ganz normale 4.0 Bluetooth, ja, immerhin USB 3 Port, das ist auch nicht schlecht, ja. Aber ansonsten nichts Neues. Ausgeliefert ist das Ganze mit 4.4. Also angesichts der 720p 4,7 Zoll 2 GB RAM muss ich sagen, pff, ja, eher Durchschnitt. Also da hätte ich von einem Gerät, das sich Alpha nennt, war was ganz anderes erwartet, aber was ganz anderes, ja. Da hätte ich wirklich Power. Front-Facing-Kamera mit 2,3 Megapixeln. Das kann doch gar nicht sein. Das stimmt doch nicht. Da kann was nicht stimmen. Moment, das ist bestimmt. Ich habe eben bestimmt falsch gelesen. Nein, Front-Facing-Kamera 2,1 Megapixel. Ah. Ja, also, kennt ihr eigentlich Cat Valentine? Ich würde gerne mal so einen Jingle machen in der Sendung, ja. Ich glaube, dann kriege ich aber eins auf die Mütze von Nickelodeon. So ein Gelächter von Cat Valentine, ja. Weil das wäre, an manchen Stellen wäre das wirklich angebracht, ja. Quad-Core-Prozessor ist auch jetzt, ja, haut einem nicht mehr so von den Socken. Immerhin ist da Fingerprint-Sensor noch drin. Aber wie gesagt, was da jetzt dann unbedingt jetzt Alpha sein soll, ich versteh's nicht. Gut, wie dem auch sei, es wird jetzt wohl bald soweit sein mit dem Alpha. Ja, um mal ein bisschen auf Abwägen zu gehen, Sailfish OS, ja, habe ich ja schon öfters mal drüber gesprochen, ist jetzt auch für das Nexus 5 portiert worden. Aber halt, bevor ihr jetzt gleich hier eure Geräte flasht damit, Alpha-Version noch, ja, also Alpha-Qualität. Da gibt es noch einige Haken, gewaltige Haken. Die Grundfunktionen, Telefonieren und so weiter, funktionieren auch tatsächlich wunderbar. Aber es gibt noch Schwierigkeiten. Der Jolla Store funktioniert noch nicht, ja. Und das wäre beim Sailfish OS-Gerät vielleicht ganz praktisch, ja. Die Kamera funktioniert ebenfalls noch nicht. Und Android App Support ist noch nicht verfügbar. Bei den Jolla Phones geht's ja, aber hier bei dem bei diesem Port von für das Nexus 5 von Sailfish OS ist es leider noch nicht vorhanden. Also Vorsicht, ja, vielleicht noch ein bisschen warten. Aber schön zu sehen, dass die Portierung auf neueres Nexus-Gerät jetzt auch voranschreitet. Ja, Nexus 4 kann man ja schon flashen. Allerdings gibt's auch noch, glaube ich, da ein paar kleine Haken. Ich hoffe, dass die Haken bei dem Nexus 5, bei der Nexus 5 Version dann auch weggehen in der Zeit. Ansonsten muss ich sagen, ja, Jolla, das einzige Gerät momentan immer noch mit dem Sailfish OS. Ich war schon längere Zeit nicht mehr auf der Seite. Vielleicht gibt's ja da noch Neuigkeiten, vor allem was den Preis anbetrifft, denn das war leider immer noch ein Problem. Ich kann zwar verstehen, dass bei der, sag ich mal, bei der Menge an Geräten, die eben gekauft werden, beziehungsweise, Entschuldigung, hergestellt werden, ja, dass man da eben nicht so einen extremen Preis machen kann, bieten kann. Aber naja, 399 für das Gerät mit diesen Leistungsdaten waren dann halt trotzdem noch ziemlich happig. Es ist jetzt, ich sehe es gerade, es ist immerhin schon mal etwas günstiger geworden. 349 Euro kostet es jetzt. Ja, man muss bedenken, es ist ja kein Android. Es laufen auch mit Emulationen Android-Apps drauf. Ja. Aber das Grundsystem braucht schon mal wesentlich weniger Anforderungen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass zum Beispiel nur 1 GB RAM drin ist. Ja, das kann man eben nicht direkt mit dem Android-Gerät vergleichen. MicroSD-Kanslot ist vorhanden, 16 GB interner Speicher eben. LTE ist immerhin vorhanden dabei. Display, naja gut, deswegen hat es bei mir eben schon ausgeschieden. 4,5 Zoll ist bei mir natürlich viel zu klein. Immerhin QHD, IPS-Display. Wem das nicht schadet, der kann auch da mal sich das angucken. Design in Finnland, jawohl, von den ehemaligen Mitarbeitern übrigens von Nokia. Die haben eine schöne eigene Firma gegründet, Jolla. Ja, europäisches Phone, warum nicht? Ne? Ist doch cool. Gut, dann weiter geht's. Acer bringt einen Chromebook, um mal hier weg von dem Android-Tellerrand zu bleiben, mit Tegra K1 Prozessor. Ja, 13 Zoll Display, Chromebook mit 1366 mal 768 Bildpunkte Auflösung. Das ist immer noch ganz okay beim Netbook, Notebook. Ja, 2 GB Speicher, 16 GB interner Storage. Ja, Preis wird $279 sein. Ob es denn und wann es den bei uns gibt, kann ich natürlich noch nicht sagen. Es gibt noch eins mit einem anderen Display, 1920x1080 Display, 2 GB Speicher, 16 GB RAM, Storage meine ich. Und das kostet dann $299. Es gibt auch noch sogar eine Version mit diesem großen Display und 4 GB Speicher und 32 GB Storage für 379. Warum ist das mit dem RAM da so wenig? Ja, also heutzutage ist ja 4 GB eigentlich Standard. Ja, weil es ist ja Chrome OS drauf und das ist wesentlich weniger speicherhungrig als jetzt Windows. Da läuft das alles, da fluppt alles auch schon mit 2 GB. Ja, von daher ist es schon in Ordnung. Aber naja, gut. Früher hätte ich das jetzt, wäre ich jetzt in Freude ausgebrochen und hätte in meinem Überschwang euch empfohlen, das Teil zu kaufen. Ja, mittlerweile muss ich aber sagen, Vorsicht, das Teil ist eben ausgerichtet auf die Cloud. Und wenn ihr also nicht haben wollt, dass die NSA alles über euch erfährt, dann würde ich das Teil nicht nutzen. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber die Zeiten von online-basierten Cloud-Systemen oder Computern, die eben hauptsächlich auf die Cloud sitzen, ist bei mir vorbei. Aber dennoch, wer so ein Gerät sucht und wer sagt, okay, ich habe eh alles in der Cloud, das interessiert mich nicht, ja, mach den ganzen Tag eh nichts anderes, als die Daten in der Cloud rumschaufeln, der kann sich das mal angucken. Es scheint auf jeden Fall einer von den besseren Chromebooks zu sein, die momentan auf dem Markt sind. Und zu dem Preis, da kann man auch nicht meckern. Ja. Gut, nächster Punkt ist, oder letzter Punkt von den News. Der Android Device Manager erlaubt es jetzt den Besitzern, angerufen zu werden. Ja. Das heißt, was ist das? Android Device Manager, ihr könnt ja Geräte sperren, ja, wenn ihr die verliert, dann könnt ihr, wenn ihr das vorher aktiviert habt, auf die Oberfläche gehen und könnt das Gerät sperren, so dass eben der Finder nichts damit machen kann, beziehungsweise ihr könnt es auch komplett sperren, so dass eure Daten hoffentlich sicher sind. Nur, das hat natürlich auch ein kleines Problem, ein kleines, ja, sagen wir mal Problem, wenn man jemand, sag mal, hier, ja, wenn es jemand, man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass es immer die ganz schlimmen Leuten finden. Vielleicht gibt es ja auch mal welche, ja, die das gut meinen, ja, und dann eben auch die Leute dann benachrichtigen, ganz ehrlich, ja, und da kann man dann eben ins Telefonbuch reingucken, ja, oder rausfinden, wer ist der Benutzer, ruft den an und macht dann was aus, übergibt das Handy, ja, das wäre gut. Aber das geht natürlich nicht, wenn man das Android-Gerät komplett sperrt, dann ist es vorbei, ja. Kann der Finder eigentlich nur noch das Teil höchstens im Fundbüro abgeben? Wer macht das heutzutage? Ja, genau, niemand. Aber jetzt gibt es eine Möglichkeit, das finde ich ganz, ganz gut. Man kann eine F Telefonnummer eintragen, ja, und dann quasi dem Finder erlauben, auf dem Bildschirm, ja, auf dem gesperrten Bildschirm, den Besitzer anzurufen. Sonst niemand, nur den Besitzer. Und ich finde, das ist doch der Idealfall. Man hat sein Gerät gesperrt, der Finder kann also nicht irgendwie heimlich in die Daten reingehen oder die kopieren, ja, oder sonst irgendwas schinden damit rein, sondern das Einzige, was er machen kann, er kann den Benutzer anrufen. Und das ist super. Das ist eine klasse Sache. Jetzt möglich in dem Android Device Manager. Ja. Aber Vorsicht, wenn ihr die Funktion aktiviert, kann euer Gerät gesperrt werden, unter Umständen auch nicht nur von euch, sondern eben, ja, das geht auch manchmal schnell, ja, da gibt es so eine Anweisung und dann ist euer Gerät gesperrt, ja, damit ihr nicht mehr kommunizieren könnt. Also Vorsicht mit der Funktion, ja, und ich habe immer Angst, wenn was schief geht oder der Account wird gehackt, dann ist auch gleich das Handy noch gesperrt und alles, ist schlimm, ja, schlimm. Gut, aber trotzdem eine wesentliche Verbesserung für den Android Device Manager. Ja, ich weiß, ich bin wieder ziemlich skeptisch heute, gell? Ja. Habe auch allen Grund dazu, wenn ich mir die News in den letzten Tagen angucke und so die Medien, die Berichterstattung und so, wo das alles hintrifft momentan, ja, dann würde ich also extremst vorsichtig sein. So, dann ja, Community eigentlich ja nix, ja, großartig. Aber eins habe ich mal einfach frecherweise als Community Mitteilung eingestuft, so ganz frech wie ich bin. Ich habe nämlich mal dem Entwickler von KDE Connect geschrieben, ja. Weil es gibt nämlich ein Problem. KDE Connect war auch, was glaube ich, letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, App der Woche. Ja. Und ich finde es faszinierend, was man mit KDE Connect machen kann. Ganz, ganz tolle Geschichte, wer also eine KDE-Oberfläche hat, ja, und ein Android-Gerät, der kann also viele, viele Sachen machen, unter anderem den Mauszeiger steuern mit dem Android-Tablet, Notifications sehen, SMS lesen, am Computer, wenn die kommen, ans Gerät, ans Android-Gerät, um den Batteriestand absehen und eben auch vollen Zugriff auf das Gerät haben. Also das erscheint dann quasi als Laufwerk und man kann ganz normal damit drauf zugreifen, Daten editieren, rüberschaufeln und alles eigentlich. Ja, super gemacht, ja, tolle Integration. Es hat nur ein einziges Problem. Es gibt keine Funktion, um SD-Karten zu unterstützen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel beim T9 das Problem, ich hatte eine SD-Karte drauf, aus verschiedenen Gründen, Speicher war es noch genug vorhanden, aber ich musste einfach die SD-Karte nehmen, um zum Beispiel Programme, die sich nicht in den Phone-Storage speichern, sondern im internen Speicher ablegen. Ja, total blöd, ich weiß nicht, wem ich da die Schuld geben soll, ob ich den Entwicklern die Schuld geben soll wegen Ignoranz oder Google, dass sie das System so aufbauen, ja, dass es da unterschiedliche Speicher gibt und die Programme das einfach nicht nutzen können. Ich will ein zusammenhängender Speicher haben, fertig. Ja. Es kann doch nicht so schwer sein. Es geht doch auch in den Nexus-Geräten so. Ja. Na gut, okay. Egal, auf jeden Fall SD-Karte rein. So, jetzt habe ich SD-Karte 0 und SD-Karte 1. So, und dreimal dürft ihr raten, SD-Karte 1 kann gar nicht gelesen werden, nur SD-Karte 0. Besonders toll ist, dass hier unter Android 4.2.2 offenbar, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem Pipo nur der Fall ist oder ob das generell das Problem ist bei Android 4.2.2, sobald man die SD-Karte reinsteckt, wird die SD-Karte wird dann zu SD-Karte 0 und der interne Speicher wird zu SD-Karte 1 mit der mit der Folge, dass eben die ganzen Programme so nicht mehr funktionieren, weil sie die Daten nicht mehr finden. Also Daten von SD-Card 1 auf SD-Card 0, auf die jetzige SD-Card 0, ja, und dann hat man's, ja. Gut, das war soweit kein Problem, nur ich kann den internen Speicher von dem Gerät nicht mehr ansprechen, sondern nur noch den externen Speicher, also die SD-Karte, weil der jetzt SD-Card 0 ist, ja. Also KDE Connect lässt einfach nur auf den internen Speicher zu und das ist bei mir dann SD-Card 0, so wie es bei den normalen Geräten eben ist. Aber der echte interne Speicher ist der SD-Card 1 und von daher komme ich da nicht mehr drauf. Da ist natürlich grundsätzlich die Frage, warum, und eigentlich egal, was jetzt SD-Card 0 oder SD-Card 1 ist, man will ja alle den ganzen Speicher ansprechen können. Ja, also habe ich mal mit dem Entwickler hier gesprochen, haben da Vorschläge gemacht, wie das funktionieren soll. Und das Problem ist wohl die Rückwärtskompatibilität, damit das KDE Connect auch zu 2. irgendwas kompatibel ist, ja. Weil ansonsten müsste man eigentlich nur das Verzeichnis, das Hauptverzeichnis Storage anwählen, statt eben jetzt eine SD-Karte direkt. Und dann wäre alles okay. Ja, weil in diesem Storage sind alle Links zu den aktivierten Laufwerken drin, das heißt SD-Card 0 und SD-Card 1 oder wie das auch bei einigen Geräten heißt, Ext-SD-Card, ja, gibt es auch. Und so weiter und so weiter. Also die sind alle dort drin. Ja, das hat eben der Entwickler gesagt, ja, das könnte man tun, aber dann ja, würde es bei Leuten mit 2 Punkt irgendwas eben nicht mehr funktionieren. Aber man arbeitet an dem Problem, dass es eine Lösung gibt, sowohl für 2.x als auch 4.x Benutzer, um eben die SD-Karten anzusprechen. Sehr gut und ich hoffe, dass es nicht ganz so lang dauert, weil die Funktion ist extrem dringend. Momentan kann ich wieder nichts damit anfangen. Ja. Ist halt mal so, weil es ansonsten einfach nicht hinhaut. Leider wird es dann auch noch ein bisschen dauern, bis es natürlich in das Arc-Repository reinkommt und dann natürlich auch, bis es dann bei mir endlich bei Manjaro Repository ist. Ja. Aber okay, davon kann der Entwickler nichts. Hoffentlich ist er schnell und findet schnell eine Lösung, um dann also KDE Connect auch für mehrere SD-Karten dann zugriffsfähig zu machen. Ja. Gut, dann bleibt noch die App der Woche. Und diesmal habe ich ein Spiel ausgewählt, und das nennt sich Flick-Tennis. Ja, und das Problem ist ja, ihr werdet sicherlich schon das Problem gehabt haben, dass ihr einfach Spiele, insbesondere Tennisspiele habt, die ihr einfach nicht richtig steuern könnt, weil die Steuerung auf dem Touchscreen einfach manchmal für manche Spiele nicht geeignet ist. Ne? Und so überlegt man sich oftmals Alternativen. Wie könnte man ein Spiel machen? Wie könnte man die Steuerung eines Spieles machen, damit es eben doch funktioniert? Und da hat eben hier Roloquel Games eine gute Idee gehabt, indem man eine super simple Steuerung macht, um zu spielen. Aber das trotzdem noch Spaß macht und das Gefühl eines richtigen Tennismatches bringt, ja. Und Flick, wie der Titel da schon sagt, oder das Wort im Titel Flick, ja, dass man eben nur so mit dem Finger über das Display fahren muss und kann so dann eben das Spiel steuern. Funktioniert, ist schön. Grafik ist okay. Es gibt sogar einen Story-Modus, wo man sich also so hochkämpfen muss, ja. Der Untertitel ist übrigens Flick Tennis College Wars. Und da könnt ihr schon ahnen, was es da dann eben geht in der Story. Und ich finde es schön, ja, man hat auch einen Multiplayer-Modus, der ganz, ganz anders aussieht, nämlich von oben herunter drauf, um gegeneinander zu spielen. Es gibt zwar ein paar Benutzer, die offenbar Probleme damit haben, mit Abstürzen. Ich konnte das jetzt noch nicht so sagen. Die Größe des Spiels ist allerdings immens, 111 Megabyte groß im Play Store. Dafür ist das Ganze kostenlos. Allerdings auch natürlich, ja, mit Werbung auch. Aber es macht einfach tierisch Spaß. Also ich habe jetzt schon etliche Matches bestritten hier und ich muss sagen, das macht Laune. Eben die Einfachheit und das Gefühl, man spielt wirklich hier so ein Tennis-Game, ja, wie man es früher eben mit dem Controller gespielt hat, obwohl das eigentlich viel, viel simpler ist. Also man hat nur wenige Schlagmöglichkeiten, ja, aber dennoch ist das erstaunlich spannend, ja, und es wird nicht so schnell langweilig, wie man das vielleicht sich am Anfang durch die Beschreibung vielleicht befürchtet hat. Ja, also ist schon gut und deswegen App der Woche Flick Tennis kostenlos im Play Store. Link findet ihr natürlich im Begleitartikel. Damit sind wir am Ende vom Uncast und vielen Dank, dass ihr zugehört habt wieder. Wie immer, wenn ihr Informationen habt, Kritik loswerden wollt oder ähnliches, ja, Kommentare dazu abgeben wollt, nur her damit. Google Plus, die Uncast Community, da könnt ihr rein und aktiv werden. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, ryo@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. GBG-Key und alle Links und Informationen findet ihr auch auf der Seite antcast.thenetcast.com. antcast.thenetcast.com. Bitte immer daran denken, die Mehrzahl, ja, thenetcasts.com. Mit S hinten schon landet ihr irgendwo anders da und das wollen wir ja nicht. Hm? Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und wünsche bis nächste Woche. Tschüss. And voice rules that world.